Travis Scott, ein Künstler, ein Phänomen, ein Gefühl. Geboren als Jacques Webster II. Im Jahr 1991 in Houston, Texas, heute ein globaler Ikon zwischen Musik, Mode und Popkultur. Was ihn ausmacht, nicht nur seine Stimme, nicht nur seine Beats, sondern sein Universum. Bevor die Welt seinen Namen kannte, produzierte er Beats in seinem Schlafzimmer und träumte von Sternen. 2015 kam dann Rodeo, ein Album, das nicht nur den Ton veränderte, sondern den Raum. Songs wie 3500 zeigte früh Travis Scott, denkt in Dimensionen, fast 8 Minuten lang, kein Radio, Single, kein Kompromiss, nur Vision. Antidote, der Song, der Travis endgültig aus dem Untergrund katapultierte, er wurde zur Stimme einer Generation zwischen Drogen, Einsamkeit und Rauch. Nicht alles daran war schön, aber alles war echt. Ooh. 2018, die Welt wartet und Travis liefert Astroworld. Sicko Mode ist kein Song, es ist ein Trip. 3 Beatwechsel, ein Feuerwerk an Klang und Flow. Und spätestens jetzt ist klar, Travis Scott ist kein klassischer Rapper. Astro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Aber Astroworld hat auch seine sanften Seiten. Stop trying to be good. Ein Track, der zeigt, hinter der Fassade steckt mehr als nur Hype, eine Warnung, eine Botschaft, fast biblisch. Und heute, heute füllt er Stadien. Yeah, he say keep that on lock, I say you know this shit is tight, yeah, it's absolute, yeah, I'm back with boot, it's lit, La Ferrari, the Jamba Juice, yeah, we back on the road, they jumping off no parachute, yeah, shorty in the back, she say she working on the glutes, yeah, ain't by the book, yeah. Mit Utopia bringt er 2023 ein Album heraus, das noch epischer klingt, futuristischer, froh, fast cinastisch. Tracks wie Fiend sind ein Angriff auf die Sinne. High Energy, kein Kompromiss. Der Moshpit lebt. Doch Travis bleibt mehr als ein Sound. Er ist eine Ästhetik, ein Gefühl, eine Vision. Und wer einmal in seinem musikalischen Kosmos war, der weiß, dass hier ist kein Playlist. Es ist ein Planet, Travis Scott. Welcome to the world he built. In every angle I can see through you, yeah. I can see the future is looking like we love through the sky. I can't wait to live in glory.